Bitişen. Thank you. Okay. Ja, guten Abend. Mein Name ist Aydin. Ich bin hier als Assistentärztin tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ja. Ich würde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Wie bitte? Wie heißen Sie? Wie heißt, ich heiße Anna-Lena Nussbusch. Anna-Lena. Anna-Lena ist ein Wort. Ein Wort, Anna und Lena, Anna-Lena. Ja. Nussbusch. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Nussbusch, großes N, dann O, S, B, U, S, C, H. Okay, Frau Nussbusch. Ja. Ja. Wie alt sind Sie, Frau Nussbusch? 29. 29. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,73 Meter groß und wiege 64 Kilo. 74 Kilo, ja? 64, okay. Okay, vielen Dank, Frau Nussbusch. Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe seit 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen und die werden immer schlimmer. Seit 2 Tagen haben Sie Schmerzen, ja? Ja. Wo sind Ihre Schmerzen genau im Bauch? Ja, die sind so am Bauchnabel und ein bisschen rechts davon. Ja, rechts vom Bauchnabel und so ein bisschen unterhalb vom Bauchnabel. Okay. Waren die Schmerzen immer da oder sind die Schmerzen gewandert? Nee, die waren eigentlich von Anfang an in dieser Gegend. In dieser Region. Okay. Ja, okay. Frau Nussbusch. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein. Nein, okay, keine Strahlung. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder eher langsam? Nein, die sind eher langsam aufgetreten, aber dann wurden sie ziemlich stark, ja. Jetzt ist es sehr stark geworden. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. 6 bis 7. 6 bis 7. Okay. Frau Nussbusch, haben Sie etwas bemerkt, was diese Schmerzen lindert oder verstärkt? Also ich darf mich nicht auf den Bauch legen. Das tut mir noch mehr weh, wenn ich auf dem Bauch liege. Aber sonst, ich liege meistens auf dem Sofa und habe die Knie etwas angezogen. Das geht am besten. Wenn Sie Ihre Knie beugen, sind die Schmerzen besser? Das ist besser, ja. Okay. Frau Nussbusch. Könnten Sie Ihre Schmerzen etwas genau beschreiben? Sind sie dumpf, drückend, stechend oder kolikartig? Nee, kolikartig nicht. Sie sind eher dumpf. Manchmal vielleicht etwas stechend, aber hauptsächlich dumpf. Hauptsächlich dumpf, okay. Sind die Schmerzen immer da oder gehen sie manchmal weg? Nee, sie sind meist immer da. Immer. Okay. Haben Sie gegen Ihre Schmerzen ein Medikament eingenommen? Nein, habe ich bisher noch nicht. Aber ich habe gesagt, jetzt muss ich heute mal zu Ihnen kommen hier, weil ich mich da nicht gut fühle. Ja, Sie haben sehr gut entschieden. Ja. Frau Nussbusch, hatten Sie früher ähnliche Beschwerden, ähnliche Schmerzen oder ist es erstes Mal? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Sowas habe ich noch nie gehabt. Okay, Frau Nussbusch. Wann waren Sie zum letztes Mal auf die Toilette gegangen? Das war so vor, ja, gestern um diese Zeit, also vor einem Tag, vor 24 Stunden. War alles in Ordnung oder hatten Sie Durchfall? Ja, oder? Das war in Ordnung. Das war in Ordnung. Kein Durchfall, keine Verstopfung. Okay. Okay. Ist es Ihnen übel? Ja, etwas übel ist mir, auch so ein bisschen in den letzten Stunden mehr, aber ich habe bisher nicht, aber ich habe kein Erbrechen. Sie haben noch nicht Erbrechen, okay. Okay. Wie fühlen Sie sich allgemein? Ja, jetzt die Schmerzen. Ich habe heute Nacht dann nicht gut geschlafen. Ja, nicht so gut. Also. Okay. Ja, Frau Nussbusch, könnten Sie diese Schmerzen mehr aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist? Oder brauchen Sie unbedingt oder sofort ein Schmerzmittel? Nein, das kann ich aushalten. Danke. Okay, vielen Dank. Ja, das ist auch für unsere Untersuchung, körperliche Untersuchung auch besser. Okay. Sie haben noch nicht Erbrechen. Haben Sie Sodbrennen oder Völlegefühl? Nein, nein. Leiden Sie unter Flatulenz? Ablähmungen? Entschuldigung. Nein, nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, normalerweise nicht. Nee, habe ich bisher alles gut. Alles gut, okay, ja. Wie ist Ihr Appetit, Frau Nussbusch? Normalerweise ist mein Appetit ganz gut, aber seit gestern habe ich wenig gegessen, weil mir ja auch so ein bisschen übel ist und. Ja, ich verstehe Sie ganz gut. Noch etwas Schüttelfrost. Sie haben etwas Schüttelfrost, okay. Haben Sie Fieber? Ich habe gemessen, heute Morgen habe ich im Mund gemessen und da war es 38,1. 38,1, okay. Sie haben im Mund gemessen. Ja. Ja. Okay. Frau Nussbusch, ist Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Ich meine, in den letzten Monaten? Ob sich mal das Gewicht verändert hat? Ja, Gewicht verändern. Nein, ich habe das Gewicht schon seit einigen Jahren so gehalten. Okay, okay. Ja. Frau Nussbusch, ist es Ihnen schwindelig? Na, nicht so richtig schwindelig, aber eben wäre es eben so ein bisschen übel und ja. Aber schwindelig nicht, nein. Schwindelig nicht, okay, okay. Ja, Frau Nussbusch, wann waren Sie letzte Monatsblutung? Oh, das war vor 6 Wochen. Ah, vor 6 Wochen. Könnte es sein, dass Sie schwanger sind? Das kann sein. Das kann sein, okay, ja. Ich werde das auch kontrollieren. Verhüten Sie oder wie verhüten Sie? Normalerweise nehme ich die Pille, aber seit einem halben Jahr nehme ich die Pille nicht. Haben Sie Kinderwunsch? Deswegen nehmen Sie keine Pille, oder? Ja, aber ich habe bisher keine Kinder. Okay, okay, ja. Ich hoffe für Sie alles gut, ja. Okay. Haben Sie solche Verspätung mit Ihrer Periode oder ist das erste Mal? Nee, normalerweise ist die Periode regelmäßig. Normalerweise regelmäßig, okay, ja. Okay, Frau Nussbusch. Ja. Wann waren Sie zum letzten Mal beim Frauenarzt? Frauenarzt? Ja, als ich damals die Pille abgesetzt habe, vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr. War alles in Ordnung? Ja, da war nichts Auffälliges. Die Gynäkologin war zufrieden. Okay, okay, ja. Okay, Frau Nussbusch. Jetzt würde ich ein paar Fragen zu Ihrer Vorerkrankungen stellen. Ja. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel Schilddrüsenprobleme oder Zuckerkrankheit? Ja, ich nehme ein Medikament ein, ein Schilddrüsenmedikament, weil ich eine etwas vergrößerte Schilddrüse habe und da ist auch ein Knoten drin. Und das wird aber einmal im Jahr kontrolliert, mit Ultraschall und mit Blutuntersuchungen. Und hat sich jetzt in letzter Zeit nicht mehr groß was verändert. Und der Arzt sagt, das kann ich erstmal so belassen. Aber ich muss jeden Tag ein Medikament nehmen. Welches Medikament nehmen Sie? Das ist L-Tyroxin 75. L-Tyroxin 75 Mikrogramm. Ja, okay. Einmal benutzen Sie das, ja? Ja. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, ich habe etwas Heuschnupfen. Da muss ich manchmal, weil ich auch Sport mache, ich jogge und ich spiele Handball. Und dann muss ich manchmal, aber das ist nicht oft im Frühjahr, muss ich etwas Asthma-Spray nehmen, damit ich Luft kriege beim Sport. Okay, aber besonders im Frühling, ja? Ja, das ist so, meist im Mai sind das so 4 Wochen. Und dann ist das aber auch vorbei. Okay. Wissen Sie, welches Spray Sie benutzen? Das Spray heißt Sultanol. Sultanol. Ja. Sultanol, okay. Wissen Sie, wie viel Milligramm oder die Dosis? Nein, das weiß ich nicht. Okay. Benutzen Sie bei Bedarf im Frühling besonders, ja? Ja, ja. Aber nur im Frühling, sonst nie. Das mache ich nur dann. Okay, ja, ich verstehe. Wie äußert Heuschnupfen bei Ihnen? Haben Sie auch, ich glaube, Atemnot? Ja, ich habe dann, die Nase läuft und manchmal brennen die Augen etwas. Und wie gesagt, wenn ich dann Sport machen möchte, dann nehme ich dieses Spray vorher, weil ich sonst kann ich nicht gut joggen. Okay, ja, verstehe ich. Ja, Frau Nussbusch, mussten Sie im Krankenhaus behandelt werden oder hatten Sie wichtige Erkrankung? Nein, ich war bisher sonst noch nie im Krankenhaus. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Okay. Haben Sie noch andere Allergien? Nein, habe ich nicht. Okay. Frau Nussbusch, sind Sie vollständig geimpft? Ja, das kontrolliert mein Hausarzt immer, wenn ich zur Gesundheitsuntersuchung gehe. Das ist alles in Ordnung für, er sagt immer, das ist für Europa in Ordnung. Wenn ich irgendwo eine Fernreise machen wollte, dann müsste ich mich noch weitere Impfungen machen lassen. Aber das habe ich nicht vor. Jetzt 4-mal gegen Corona geimpft. Okay, ja, sehr gut, okay. Sie nehmen regelmäßig L-Tyroxin 75 Mikrogramm und bei Bedarf Sultanol Spray. Ja, ja. Nehmen Sie noch andere Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf? Nein. Okay. Okay, ja. Frau Nussbusch, jetzt würde ich ein paar Fragen zu Ihrer Lebensgewohnheiten stellen. Ja. Rauchen Sie? Nein. Okay. Haben Sie früher geraucht? Nein, noch nie. Okay, sehr schön, ja. Trinken Sie Alkohol? Nein. Auch nicht. Okay. Ich nehme an, dass Sie keine Drogen nehmen. Habe ich recht? Nein. Sie haben recht. Okay. Ja. Sie joggen regelmäßig oder treiben Sie Sport? Ja, joggen 3-mal in der Woche. Oh, sehr schön. Jeweils ungefähr eine Stunde. Okay, ja, Sie sind sportlich aktiv. Okay, Frau Nussbusch, haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen? Zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Mein Vater, der ist 60 Jahre alt und der hat etwas hohen Blutdruck. Er muss da, glaube ich, 2 Tabletten nehmen, aber ich kann die, weiß ich jetzt nicht welche, aber er sagt, der ist damit gut eingestellt. Dann hat mein Vater etwas mehr Asthma, da muss er auch einen Spray nehmen, aber regelmäßig. Das ist auch Ihr Vater, ja? Mein Vater, ja. Und er hat eine Arthrose an der linken Hüfte. Okay. Die muss wohl bald operiert werden. So in den nächsten 1-2 Jahren hat der Arzt gesagt, so muss die operiert werden. Okay, ja. Hat Ihre Mutter irgendwelche Erkrankung? Meine Mutter, die hat, wie sie immer sagt, Gelenkrheuma. Aber das ist aber kein entzündliches Gelenkrheuma, aber sie hat ziemlich viele Arthrosen auch in den Fingern, im Knie. Und darunter, da hat sie mit zu tun, ja. Okay, ja, verstehe ich. Haben Sie Geschwister, Frauenusmus? Einen Bruder, der ist 32 Jahre alt, der hat auch Heuschnupfen und auch teilweise mit Asthma oder Asthmabeschwerden, so wie ich. So immer, meist in dieser Zeit, so im Mai. Aber sonst ist er gesund. Okay. Frau Nussbusch, haben Sie keine Kinder? Sie haben schon das Nein, ich habe bisher keine Kinder. Okay. Leben Sie allein oder? Nein, ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann zusammen. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Frau Nussbusch? Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite in einer Einrichtung für Jugendliche. Okay. Frau Nussbusch, ich glaube, ich habe alle erforderlichen Fragen von meiner Seite gestellt. Ja. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, meine Frage ist natürlich, woran denken Sie, was kann ich haben, was machen die, weshalb habe ich diese Bauchschmerzen? Ja, Frau Nussbusch, Ihre Schmerzen können von verschiedenen Gründen haben. Ein wahrscheinlicher Grund ist eine schwangerschaftsbedingte Problem, kann es sein. Deswegen werde ich das kontrollieren, ob Sie schwanger sind. Ja. Und noch eine Verdachtsdiagnose habe ich, das kann auch eine Appendicitis sein. Was ist Appendicitis? Appendicitis, was ist das? Appendicitis ist eine Blinddarmentzündung. Ach so, Blinddarm. Ja, Entschuldigung. Okay. Deswegen werde ich Sie jetzt körperlich untersuchen und dann eine Bauchsonographie, Bauchultraschall werde ich durchführen. Ja, okay. Ich werde auch Blut abnehmen. Dann sehen wir die Untersuchungsbefunde und können wir wieder sprechen. Gut, können wir so machen. Gut. Immer. Okay. Danke. Vielen Dank für Ihre Geduld. Jetzt bitte nehmen Sie Platz auf der Untersuchungsliege. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen. Ja, okay. Gut. Haben noch Kollegen Fragen? Ich habe eine. Ja, bitte schön. Haben Sie Ausfluss aus dem Scheide? Nein, habe ich nicht bemerkt. Okay, danke schön. Und noch eine, haben Sie diese Schmerzen beschreiben? Ja, dumpf und etwas stechend. Ich habe gesagt, glaube ich, so ein dumpfer Schmerz, manchmal etwas stechend, aber eher dumpf. Vorab gefragt? Ja, Keine OP hat die Patientin. War bisher noch nie im Krankenhaus. Letzten 24 Stunden haben Sie, gehen Sie einmal Toilette oder gehen Sie Wind ab? Aber also Stuhlgang, mein letzter Stuhlgang war ungefähr vor 24 Stunden. Und Wasser lassen habe ich gemacht, das geht. Und ich, da war nichts Auffälliges. Also auch Wind geht ab. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser? Gefragt diese Fragen? Nein. Ich habe gesagt, ich kann nicht gut auf dem Bauch liegen. Das tut mir sehr weh, das mache ich nicht. Ich lege mich lieber aufs Sofa, auf den Rücken und ziehe die Knie etwas an. Nein, erstmal abhängig davon, ob Sie Ich habe aber seitdem ich die Bauchschmerzen habe, habe ich auch nicht so einen guten Appetit. Da habe ich dann wenig gegessen. Ich habe Hauptsache etwas Tee getrunken und etwas Wasser. Ja. Einmal Schwangerschaft lässt er. Nein. Sie hat gesagt. Waren Sie schon einmal schwanger? Nein. Noch nie, noch nie. Ja, ich möchte Fehlgeburt gefragt, aber. Ich habe es nicht verstanden. Was? Ich würde gerne Fehlgeburt oder Schwangerschaftsabbruch gefragt, aber nein, Sie haben gesagt nein. Noch nie. Es hat bisher kein, ich war noch nie im Krankenhaus, ich bin nicht operiert worden und sowas, nee, habe ich nicht. Dankeschön. Können wir anfangen? Ja, ich hoffe. Ja. Bitteschön. Okay. Guten Abend nochmal. Ich möchte Ihnen unsere neue Patientin vorstellen. Frau Anna-Lena Nussbusch ist 29 Jahre alt. Die Patientin ist 64 Kilogramm schwer und 1,73 Meter groß. Ja. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit zwei Tagen bestehende abdominale Schmerzen vor. Die Schmerzen seien im Nabelbereich und unteren rechten Abdominalbereich. Die Schmerzen seien auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 auf 7. Die Schmerzcharakter sei dumpf und stechend. Die Patientin habe ähnliche Beschwerden nie gehabt. Letzter Stuhlgang sei genau vor einem Tag gewesen und es war unauffällig. Wenn die Patientin auf den Bauch liege, lindere die Schmerzen, lasse die Schmerzen nach. Entschuldigung, verstärken sich die Schmerzen und ja. Beim Kniebeugen lassen die Schmerzen nach. In Rückenlage. In Rückenlage mit angebeugtem Knie. In Rückenlage beim eingebeugt mit Knie, genau. Lassen die Schmerzen nach. Ja. Die vegetative Anamnese sei bis auf Fieber. Und Inappetenz, unauffällig. Die Patientin, Monatsblutung von der Patientin sei vor 6 Wochen gewesen. Früher habe die Patientin Kontrazeptiva eingenommen, aber vor 6 Monaten habe sie die Kontrazeptiva abgesetzt wegen Kinderwunsch. Ja. Bisher habe sie keine Schwangerschaft gehabt. Ja. An vor Erkrankungen nannte die Patientin eine Schilddrüsen Hypofunktion und Heuschnupfen und allergische Rhinitis. Die Patientin nannte eine Schilddrüsenvergrößerung mit Knoten. Eine Struma nodosa. Struma nodosa, okay. Struma nodosa. Okay, ja. Und sie nehme 75 Mikrogramm Eltroxin regelmäßig ein. Ja. Sie benutze besonders im Frühling und bei Bedarf Sultanol Spray. Okay. Bei der Patientin sei bei der Patientin ja seine sei keine Operation durchgeführt worden. Ja. Sie sei vollständig geimpft. Ja, die Patientin rauche nicht und konsumiere keinen Alkohol. Okay. Drogenkonsum auch wurde verneint. Sie treibe dreimal pro Woche Sport. Sie gehe regelmäßig joggen. Ja, die Familienanamnese ergab eine arterielle Hypertonie, Asthma und linksseitige Coxarthrose beim Vater und Osteoarthritis, ich glaube Osteoarthritis bei der Mutter. Ja, oder wahrscheinlich Polyarthrose bei der Mutter. Wahrscheinlich Polyarthrose bei der Mutter. Und der Bruder leide auch an Heuschnupfen und allergisches Asthma. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist extrauterine Gravidität. Und als Differentialdiagnose kommt eine Appendicitis und eine Ovarian Torsion oder Ovarian Zyststruktur kann auch sein, kommen in Frage. Okay. Ja. Bin ich mit einverstanden? Vorgeschichte lässt daran denken, die letzte Mensis vor 6 Wochen, gehendem Kinderwunsch, dass es sich um eine Extrauterin-Gravidität handeln kann. Appendizitis kommt natürlich in Betracht, eventuell auch eine entzündliche Darmerkrankung. Entzündliche Darmerkrankung, ja. Könnte man eventuell auch mit in Erwägung ziehen. Aber ich glaube, die wichtigste Differentialdiagnose ist die Appendizitis. Ja. Ja, ja gut. Ich finde, das haben Sie sehr systematisch und ruhig hergeleitet, die Anamnese, und auch relativ zielsicher gefragt und sind vielleicht dann auch relativ schnell auf diese Schiene gekommen, die ich auch unterstütze. Denken Sie bitte daran, die Fachbegriffe einzusetzen, wie bei der Schilddrüse eben. Nicht jetzt sagen Schilddrüsenunterfunktion, sondern ich habe gesagt, ich habe eine Schilddrüsenvergrößerung mit einem Knoten. Und dann sollten Sie schon versuchen zu sagen Struma nodosa. Ja, das muss sagen, die regelmäßig kontrolliert wird, um einfach diese medizinischen Fachbegriffe auch anzuwenden bei der Oberarztvorstellung. Ne? Ja. Aber ansonsten haben Sie, denke ich, die Fachbegriffe gut eingesetzt und haben das für meine Begriffe sehr gut gemacht. Danke, ich danke Ihnen. Müssen Sie sich noch prüfen lassen? Wann ist die Prüfung? 19. Dezember. Ja. Habe ich, ja, eine Termin. Da habe ich ein gutes Gefühl. Danke, vielen Dank. Ja.